ich hab dich ausgetragen und das war schon Kampf genug. Dich empfangen hieß etwas wagen und kühn war es, dass ich dich trug. Der Moltke und der Blücher, die könnten nicht siegen, mein Kind, wo schon ein paar Windeln und Tücher riesige Siege sind. Und ein Schluck Milch sind Siege, warme Stube, gewonnene Schlacht. Bis ich dich da groß kriege, muss ich kämpfen Tag und Nacht. Denn für dich ein Stück Brot zu erringen, das heißt Streikposten stehen und große Generäle bezwingen und gegen Tanz angehen. Doch hab ich im Kampf dich Kleinen erst einmal groß gekriegt, dann hab ich gewonnen einen, der mit uns kämpft und siegt.